Dumala. Ein Hörspiel in zwei Teilen. Von Eduard von Kaiserling. Bearbeitung Peter Steinbach. Musik Henrik Albrecht. Regie Claudia Johanna Leist. Erster Teil. Halt dich fest, Berland. Du musst dich noch festhalten. Jetzt sausen wir die Ferne. Oh, Carola. Hast du den Mond? Er kommt immer näher. Gleich sind wir. Hör auf, bitte, nicht so schnell. Carola. Hör auf. Achtung. Oh, Berland. Berland, wir hätten es beinahe bis ins Schilf geschafft. Hast du dir wehgetan? Im Mondlicht dieses späten Winterabends stand Pastor Erwin Werner am See vor dem feinen Herrenhaus der Wehrlands von Dumala und schaute auf das Eis. Die Baronin schob auf Schlittschuhen den Rollstuhl ihres Mannes vor sich her. Immer schneller wurde die Fahrt der beiden, immer gewagter ihre Kurven, bis beide auf dem Eise lagen und über die blaue, glatte Fläche rutschten. Ob dieser Schmerz oder jener, was soll's. Und du? Komm, steh auf, Carola. Ich liege halb unter deinem Rollstuhl und werde für den Rest meines Lebens hier liegen bleiben. Wirst du sicher nicht. Werland, bitte lach doch mal. Weißt Ach, du noch? Bitte nicht schon wieder eine Weißt-du-noch-Geschichte. Ach, Werland, nur eine. Komm, richte den Stuhl wieder auf. Ich friere. Warte. Bleib liegen. Da drüben sind wir beide einmal gefallen. Es ist Jahre her. Damals blieben wir auch liegen. Es schien aber kein Mond. Doch. Doch, glaub's mir, es schneit, ja, und als wir wieder aufstehen mussten, mussten wir uns den dicken Schnee von den Mänteln klopfen. Mag sein, aber es schien kein Mond. Hilf mir auf die Räder. Du hast es vergessen, der Mond lag auf dem zugefrorenen See, so sanft und still und in der Ferne wiehert ein Pferd. Ich weiß das alles noch sehr genau, Werland. Bitte keine Poesie, Carola. Poesie ist etwas für Gesunde. Der Rollstuhl lag immer noch auf der Seite. Der Baron stützte sich mühsam auf. Carola bemühte sich, auf ihren Schlittschuhen die Balance zu halten, während sie dem Mann aufhalf und den Rollstuhl so unter ihn schob, dass er sich hineinfallen lassen konnte. Jetzt habe ich dich wieder auf Erden. Ach, Werland, was für ein Gewicht. Hast du dir wehgetan? Nein, sagte ich doch. Lohnt sich das alles noch, Carola? Nichts gebrochen, nichts verstaucht. Nur etwas Schnee, so wird's gehen. So wird's gehen. Was für ein entzückendes Geschöpf, dachte der Pastor. So voller Lebenslust und ohne jeden Groll auf das ihr auferlegte Schicksal. Und wie schön sie war, in ihrer blauen Pelzjacke und ihrer Kappe, unter der ihre Locken im blauen Licht des Mondes tanzten. Was für eine überaus liebenswerte Frau. Hör nur, wie der Seeadler ruft. Und da, sieh nur, zum Turm. Pichwit lässt wieder einen seiner Montgolfieren steigen. Ein Papierlampion mit einem Körbchen und etwas Spiritus. Ist alles nur Physik. Sehr modern. Langsam bewegte sich das fliegende Feuerchen auf den Wald zu, stieg auf und stand bald über dem kleinen Dorf auf dem anderen Seeufer. Der Mann, der es losließ, Karl Pichwit, Page, Diener, Gesellschafter, manchmal auch Kutscher im Herrenhaus, stand im Turmfenster und war ganz versunken in seinem Spiel mit den kleinen, bunten Montgolfieren, die den Winterhimmel so märchenhaft verzauberten. Es geht mir durch die Seele, so ein Licht in der Abenddämmerung. Er liebt dich, dein Pichwit. Das ist sein fliegender Teppich, auf dem er dich gern mitnehme. Festhalten, Werland. Es geht weiter. Mit dem Pichwit fliege ich nicht. Sag du mir lieber, dass es schön war damals, als wir auf dem Eise lagen und uns im Schnee liebten, Werland. Sag es auf der Stelle, oder ich gebe dir einen Stoß in die ewige Finsternis. Ich will nicht behaupten, dass es anders war. Aber es war kalt. Und jetzt ist es auch kalt. Und ich will ins Haus. Ich könnte für den Rest meines Lebens hier draußen bleiben. Vielleicht beginnt es wieder zu schneien. Bitte, Carola. Werland, schlaf nicht ein. Weißt du noch, wir zwei mit unserer Dichtkunst. Da Darf ich's wagen, Frau von Hagen, Sie zu fragen, als Sie lagen, krank am Magen, reich an Plagen und vom Schicksal wüst geschlagen, ohne Klagen, ohne Fragen, ohne je etwas zu sagen, in der schönsten Stadt zu Kopenhagen? Werland, hilf mir doch! Es fehlen noch Kragen und Tragen und was weiß ich noch? Werland, bitte! Wir genießen die himmlischen Freuden, tun wir das irdische meiden. Pastor Werners Frau Lene saß am Klavier, sehr hübsch anzusehen, mit dem runden rosa Gesicht unter dem krausen aschblonden Haar. Hell beleuchtet von den zwei Kerzen, die kurzsichtigen blauen Augen mit den blonden Wimpern ganz nah dem Notenblatt. Die kleinen roten Hände stolperten aufgeregt über die Tasten. Wir tanzen und springen, wir hüpfen und singen, wir singen. Sankt Peter im Himmel sieht zu. Du spielst zu heftig. Und du singst zu heftig. Lene, wie kannst du es wagen? Das Essen ist gerichtet. Ist gut, Tia. Sie ist immer mürrisch. Vielleicht, weil es zu früh Winter geworden ist. Sie ist alt. Habe ich etwas Falsches gesagt? Ich meinte nur... Dein Gesang, der... Ach, lass doch. Wahrscheinlich haben wir beide recht. Was gibt's zu essen? Gefüllte Pfannkuchen. Sagt gute Nacht zu Herrn Pastor. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht, Mama. Sie hat so rote Bäckchen. Das ist Kreiselbeermarmelade. Ich hab's ja gesagt. Die Mutter freut das nicht. Kommt, Kinder. Die Baronin Asdumala schob heute ihren Mann durchs Dorf. Sie kamen vom See. So. Und? Nun ja, sie hatte eine neue Pelzjacke an. Schenk mir einen Schnaps ein, Tia. Ja, Schnaps für den Herrn Pastor. Stand sie ihr gut, diese Jacke? Natürlich. Diese Frau ist ja so schön. Was gibt's da zu seufzen? Lass sie doch schön sein. Noch ein, Tia. Noch ein. Ich mag sie nicht, deshalb. Sie will alle Männer in sich verliebt machen. Aber schön ist sie. Was für Männer, Lene. Die arme Frau pflegt ihren gelähmten Mann Tag und Nacht. Sie sieht doch keinen anderen. Eine neue Pelzjacke ist dadurch eine unschuldige Zerstreuung. Dich sieht sie aber. Mich? Prost. Ja, dich. Du bist doch auch in sie verliebt. Also etwas. Nicht wahr? Sagtest du was, Tia? Nee, Herr Pastor. So ist's hübsch und gemütlich. Nicht wahr? Alles ist still. Die Kinder schlafen. Man sitzt beisammen. Du stellst schon wieder Zensuren aus. Und? Warum nicht? Weil Zensuren erst nach der Schule verteilt werden. Oh, nun sei doch nicht so ungemütlich, Wernerchen. Komm, lass mich auf deinen Knien sitzen. Lene... Bitte. Ach, lass mich doch. Und sitz nicht so steif da. Früher ging das anders mit uns. Geh aus meinen Haaren. Du hast Lene. Aber so schöne. Ich muss aufstehen. Und? Wo musst du hin? Nirgendwo hin. Ich will mir in Ruhe was überlegen für morgen. Diese ewige Predigt. Worüber willst du sprechen? Über die Versuchung in der Wüste. Sei aber nicht wieder so streng. Wenn du so herunterdonnerst von deiner Kanzel, wird mir immer Angst und Bange. Herunterdonnern. Nun hatte sie ihn auch noch geärgert. Sie schwieg. Während Werner die Hände auf dem Rücken im Zimmer auf und ab ging, kauerte sie auf ihrem Sessel und folgte ihm unverwandt mit den Blicken. Eben noch hatte sie sich glücklich gefühlt. Jetzt war wieder etwas über ihn gekommen, das sie nicht verstand. Sie fühlte, wie müde ihre Glieder von der Arbeit des Tages waren. Und das Traurige war über sie gekommen, dem sie nicht nachdenken wollte. Sie folgte Werner mit den Blicken, wie er auf und ab ging, sehr aufrecht in seinem schwarzen Rock, auf und ab, bis seine Gestalt undeutlich wurde und ihr die Augen zufielen. Falle vor mir nieder, bete mich an, sprach der Böse zum Sohn Gottes. Bete mich an! Ja, das will er, das ist es. Er hat nicht genug mit unseren Sünden, der Schwäche, der Nachlässigkeit, der Bosheit, des Unglaubens. Nein, niederfallen sollen wir vor ihm und ihn anbeten. Er will angebetet, er will verehrt, er will geliebt werden. Danach dürstet er. Zu lachen. So ein Riese von Mann und diese Lächerlichkeiten. Unser Lied, sein Organist bückt sich immer wieder und nimmt einen Schluck aus der Pulle. Deshalb spielt er auch wie ein Schwein. In unser Verderben. Gottchen, nee. Ja. Böse. Ja. Er will das. Und auch du, dass ihr alle eure Gotteskindschaft opfert. Ach, Gottchen. Und ihm folgt in euer Verderben rennt. Der Böse will, dass wir die Sünde lieben, dass wir sie anbeten. Das ist sein Triumph. Das ist das tiefe, furchtbare Geheimnis der Sünde. Richard, ich glaube, wir haben da soeben eine leidenschaftliche Liebeserklärung an das Böse gehört. Haben Sie seine Augen gesehen? Ich sehe nichts, Frau Baronin. Mir tränen die Augen vor Kälte. Ich möchte nur noch nach Hause. Verzeihen Sie. Ich bin's, die Waldhäuslerin. Was willst du? Der Mittagstisch wartet auf mich. Meine Mutter, Herr Pastor, sie kann und kann nicht sterben. Jetzt geht es schon die vierte Woche. Wenn der Herr Pastor doch einmal herüberkommen wollten, möchten wir uns alle sehr freuen und auch bedanken. Ja, ja. In den nächsten Tagen. Herr Pastor? Was ist denn nun schon wieder? Was wollen Sie denn, Küster? Die Frau Baronin wartet vor der Kirche auf den Herrn Pastor, wie immer. Wie immer? Was heißt das denn? Ja, wie klingt das denn, Küster? Sie fangen an, Unsinn zu reden. Kommen Sie, raus, raus, raus! Die Baronin Carola von Wehrland stand vor ihrem Schlitten, sehr schlank, fest in die blaue Pelzjacke geknöpft, das Gesicht ganz rosa von der scharfen Winterluft, der Mund unnatürlich rot, die Stirnlöckchen voller Tropfen unter der kleinen Fischottermütze. Ah, Pastor, ich warte auf Sie. Sie reichte ihm die Hand, schüttelte die seine mit unterstrichener Kameradschaftlichkeit. Sie lächelte und ihre Mundwinkel bogen sich hinauf, was ihr einen leicht durchtriebenen Ausdruck verlieh. Sie dürfen uns heute Abend nicht verlassen. Ja, er leidet und es ist abends immer so traurig. Sie kommen? Wer mich braucht, zu dem komme ich. Die Verlassenen zu trösten ist doch ihr Amt, Werner. Helfen Sie mir in den Schlitten, Pichwitt. Pichwitt, passen Sie doch auf. Also, Pastor, bis heute Abend. Ich warte auf Sie. Ja. Ich komme schon. Ich bin's, Jakob. Weiß ich doch. Kommen Sie herein, Herr Pastor. Wir haben ja kein Licht gemacht. Wozu? Es kommt ja doch kaum jemand. Folgen Sie mir. Wie geht's der Frau Baronin? Ihr geht es gut. Ihm geht es schlecht. Hat wieder starke Schmerzen in den Beinen. Bitte in das Kaminzimmer. Ist es kalt für euch? Bitte sehr. Ah, der Herr Pastor, unser Seelsorger. Ist doch gut, dass man einen hat, der von Amts wegen barmherzig sein muss. Na, es gibt auch welche, die es aus Sport sind, Herr Baron. Sport, lieber Werner. Sport ist modern heutzutage. Ich habe gestern Sport getrieben auf dem See, nicht wahr, Carola? Das sitzt mir heute noch im Kreuz. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Wie geht es Ihnen, Werner? Danke. Wie geht es Ihnen? Und wie geht es dem Baron? Bitte reiben Sie sich nicht ständig die Hände. So kalt ist es hier auch wieder nicht. Am Feuer hält man es schon aus. Wie soll's mir gehen? Schlecht einfach. Schlecht. Kein Schlaf, tolle Schmerzen. Im Kreuz von einem Sturz. Und der Rest kommt vom Novemberwind oder woher auch immer. Tut mir sehr leid. Ach so, tut Ihnen leid. Werland. Wissen Sie, was ich manchmal hören möchte? Der Abwechslung halber. Wenn ich sage, mir geht schlecht, dass mal einer so recht von Herzen mir antwortet, das freut mich. So von Herzen, wissen Sie? Das wäre mal was Neues. Darüber könnte ich lachen. Zum Glück findet sich solch einer schwer. Ach, Pastor. Ach nein, das war es nicht, was ich Ihnen sagen wollte. Also heute Nacht konnte ich nicht schlafen. Die Aussichten auf ein Leben nach dem Tod sind schwach. Gleich null ging es mir durch den Kopf. Mit dem Denken kommen wir wohl der Sache nicht näher. Zum Wohl. Euer Haupttrumpf, der Glaube. Natürlich ist das bisschen Erdenleben ein Unsinn. Schaut doch mich an. Bestes Beispiel. Ein hoffnungsvoller junger Mann, sieht gut aus, alter Adel, Geld, lernt sogar was, schneidig ist er, eine schöne Frau bekommt er, was passiert? Anfang der 40 sind ihm die Beine weg, untauglich von heute auf morgen, zum Wegwerfen. Seitdem lebt er nur, um die Füße in rote Decken zu wickeln und auf Schmerzen zu warten. Das, dafür all die Umstände. Pastor Werner hörte nur halb der erregten Stimme des Kranken zu. Dass das Leben einen Sinn haben muss. Bitte, Carola, Kind, sag du etwas dazu. Er schaute Carola nicht an. Warum soll man nicht darauf hoffen und warten? Aber das Gefühl ihrer Gegenwart, das Gefühl, dass ihr Blick für einen Moment auf seinem Gesicht ruhte, der leichte Heliotropduft, das leise Klingen ihrer Armbänder, all das erfüllte ihn mit einem Behagen, das ihm wie ein edler Wein köstlich das Blut erwärmte. Man sieht den Mond auf dem See liegen. So sanft, so still und so weit weg. Dabei sind es nur 360.000 Kilometer bis zu ihm. Wie Pichwitt mir sagte. Eine Zahl, mir nicht. Und wir stellen uns den Himmel hoch und unerreichbar vor. Ich würde hinauffahren, wenn es ginge. Wenigstens nahe heran. Das liebe ich. Eines Tages werden Menschen von da oben auf uns herunterlachen. Na, na, das ist aber Poesie. Aber für die Gesunden. Liegt ihr mal im Bett und der Schlaf kommt nicht. Da ist euch der Mond egal, da genügt die Poesie nicht. Da will man nicht hinauf, da will man nur noch hinunter. Nein, Pastor, es steht schlecht mit der Unsterblichkeit. Jakob, bring uns noch eine Flasche. Ja. Das kann nur Pichwitt sein. Kommen Sie, Pichwitt! Pichwitt, trinken Sie ein Glas mit uns. Ah, Pichwitt der Page. Danke, Jakob. Pichwitt der Troubadour. Pichwitt, der Mann mit der Kamera. Was haben Sie denn heute auf Platte gebannt, Pichwitt? Pichwitt, der Schweiger. Jeder nach seiner Fasson, Werland. Ja, ja. Kennen Sie eigentlich den Baron Rast, Pastor? Berend Rast, unseren Nachbar? Ja, so vom Hören und Sagen. Na, der macht's anders. Der gönnt sich Tag und Nacht keine Ruhe. Immer auf Reisen. Immer auf der Jagd nach Duellen, Pferderennen und Weibern. Vor allem Verheirateten. Werland. Ich kenne ihn zu wenig. Jedenfalls ist er sehr. sehr unterhaltsam. Er hat ein magisches Auge, Pastor. Die Weiber lieben das. Schauspielern in jeder Form. Große Bilder, große Reden, solche Zigarren. Merken Sie sich das, Pichwitt. Wollen Sie einem Weib gefallen? Reichen nachts aufsteigende Feuerwindspiele nicht aus? Und heimlich fotografierte Bilder. Bist du dir da sicher? Wissen Sie, Pastor Werner, Pichwitt ist nämlich in mich verliebt, sagt mein Mann. Unsterblich. So wie es in englischen Romanen vorkommt. Er macht auf sich aufmerksam, will eine ganz spezielle Rolle spielen. Aber alles ist zu kläglich, stimmt's, Pichwitt? Na, Pichwitt, kommen Sie, wo bleibt der Humor? Na gut, Sie haben ausgetrunken, dann gute Nacht. Warum schickst du den armen Jungen fort? Ich mach doch nur Spaß. Lass ihn nur auf sein Zimmer gehen. Oh, verflucht. Oh, mein Bein. Komm, Weib, reib mein Bein ein wenig. Oh. So. Diese Frau hat so was Magnetisches in ihren Fingern. Oh. Karl Pichwitt. Der Abgewiesene, der wenig Geachtete, ein Page, ein Diener, dem man die Gunst gewährte, an den Konversationen der Herrschaft teilzuhaben, solange man ihn duldete. Pichwitt verschwand hinter der Tapetentür in einer Seitenkammer seines Turmzimmers. Hier hatte er alles, was er zum Entwickeln seiner fotografischen Glasplatten brauchte. Aber nicht die Fotografie allein war es, die ihn immer wieder in diesen Raum zwang. Er öffnete eine Klappe in der Wand und lauschte angestrengt den Stimmen. Wissen Sie das genau? Ich sehe es. Gott, was man so sieht. Nicht wahr? Sie waren in Ihrer Jugend ein wilder Junge. Gewalttätig war er, Baronin. Dieser selbstgefällige Prediger. Sehen Sie? Gefällt Ihnen das? Sie waren sicher früh verlobt. Ja, als Student. Theologen verloben sich immer früh. Und Sie sind sicher sehr, sehr glücklich. Natürlich. Warum? Pass auf, dass er nicht gleich vor dir in die Knie geht. Pastoren-Ehen sind immer glücklich. Sicher freuen Sie sich, nach Hause zu kommen. Es ist wohl sehr gemütlich bei Ihnen zu Hause. Ihre Frau wird Sie mit Pfannkuchen empfangen. Sie verwöhnen. Es ist schon spät, Frau Baronin. Jakob, der Pastor will aufbrechen. Hol ihm den Pelz. Jawohl, Frau Baronin. Nun dann, Pastor Werner. Dieser gottverdammte Prediger. Pia! Vorwärts, Hecke! Weg mit der verdammten Gemüschlichkeit. Ich will keine Gemütlichkeit. Zum Teufel damit! Auf zum Kröger. Ich will Grog. Ja! Was denn? Was denn, der Pastor selber? Ja, ja, nun wundern Sie sich nicht so lange. Sorgen Sie für den Gaul und dann einen Grog, aber schnell. Ja. Und der Organist, die stillen Sünden. Haben. Setzt euch nur wieder hin, wenn ihr jetzt euren Krog stehen lasst, macht das die Sache auch nicht besser. Pastor, helf mal aus dem Pelz. Aufregend. Salit, Sie haben heute wieder gespielt wie ein altes Schwein Kunst. Das kommt vom Saufen. Ja, nee, Herr Pastor, das kommt von der Orgel. Das alte Luder will nicht mehr parieren. Und Sie, Gröber. Ich weiß schon, warum Sie hierher kommen. Ich tue die Woche über meine Pflicht. Und den Sonntag verantworte ich für mich. Jawohl. Ja, ja. Die rothaarige Marie hier. Wegen der kommen Sie doch her. Da wird man leicht zum Sünder. Ich verantworte. Ja. Sünder ist man nun mal. Was kann man da machen? Das Fleisch ist schwach, ja. Und Reue und Buße sind lang. Sie spielen das nächste Mal wieder falsch auf der Orgel. Der Lehrer rechnet morgen wieder seinen Kindern falsch auf der Tafel vor. Ihr kriecht so durch den Tag wie immer. Das ist nicht Buße. Das ist ganz was anderes. Vielleicht sind die Sünden der vornehmen Leute nichts für uns. Kleiner das, Krömer. Ja, mir auch, Krömer. Und woher sollen wir kleinen Leute die großen Sünden nehmen? Wie? Das ist mal so die Gerechtigkeit der Gesellschaft. Ich möchte auch lieber eine Lampe, die nicht raucht, und eine vornehme Dame. Jawohl! So. Ja, ja, aber der Herr Pastor interessiert sich mehr für die vornehmen Sünder. Ja. Wissen wir alles. Jawohl, Lehrer Gröber, echt sozialdemokratisch. Sie wollen die gleichmäßige Verteilung der Sünden. Recht haben Sie. Marie, bring mal schnell 3 rote Schnäpse. Ja. Nun, meine Kinder, euch wird viel vergeben. Kitsch. Weil ihr alle so furchtbar hässlich seid. Oh. Ein doppeltes Amen. Prost, Herr Werner, auf August Bebel. Auch das noch. So, jetzt wird es aber Zeit zu fahren. Und ihr, meine beiden, kommt mit. Nein, keine Widerrede, kommt. Helft mir mal in den Feld. Nehmt eure Mäntel. Ich muss ja alles aus. Alles. So. Danke, danke, Herr Pastor. Pferd und Wagen stehen bereit, Herr Pastor. Sehr großzügig, Herr Pastor. Um Gottes Willen, Herr Pastor, nicht durch die Galgenschlucht. Die Brücke ist noch. Das ist die beste Buße für Sünder und Gleichmacher. Festhalten, gleich kommt's drauf an. Ja! Gott sei uns gnädig. Nein, bitte. Herr Pastor, bitte. Halten Sie an, da vorne. Die Brücke. Ja, so ist das. Genau so. Wenn wir davor stehen, wenn wir es erleben, das jüngste Gericht ist nah. Da hilft kein Gnade, Vincent. Da heißt es, durchbeten ist durchhalten. Ja! Checke! Oh Gott! Auf. Gott, steh uns in der Weide! Gott! Hört ihr? Sie liegt in den letzten Zügen. Aber sie hat uns rübergelassen. Schecke, halt an. Na, Gröber, alter Sozialdemokrat. Sie weinen ja. Das ist der Wind. Nur der Wind. Mussten Sie denn diesen Umweg fahren? Jetzt sagen wir, Herr Pastor, dass wir leben. Ach was, macht euch nicht gleich ins Hemd. Ihr habt euch doch gut gehalten. Seht, das Schloss Dumala. Es brennt noch ein Licht. Ob es die Kammer der Frau Baronin ist? Oder von diesem Pichwitz. Was meinen Sie, Herr Pastor? Was geht's uns an? Nun geht nach Hause. Ja, gute Nacht. Am späten Nachmittag des folgenden Tages ging Pastor Werner zu der alten Geda, der Waldhäuslers Mutter, die nicht sterben konnte. Ganz dürr und gelb, wie ein großes Heimchen, lag die Alte in ihrem Bett. Aus tiefen Höhlen lugten die trüben Augen geduldig und stetig hervor und warteten. Die Alte verlangte nach ihrem Tode als nach ihrem Recht. Ihr brauchte er nicht zu trösten. Mutter Geda, das Abendmahl hat man genommen. Alles ist fertig. Aber nein. Gott wird helfen, Mutter Geda. Nur Geduld, die müssen wir alle haben. Herr Pastor! Herr Pastor! Ja, Frau Baronin. Ist das nicht schön, Pastor? Der Wald und die rote Sonne, wie lauter Balldamen, auf die es Himbeersoße regnet. Sind Sie traurig? Haben Sie keine Schlittschuhe? Nein, nein, Gott bewahre. Kommen Sie, begleiten Sie mich. Geben Sie mir Ihren Arm, ja? Ja. Ich laufe auch ganz brav langsam. Ja. Das geht schon. Bitte sehr. No. Oh. Pastor, kommen Sie. Ich helfe Ihnen auf. Zu früh gefreut. Ich musste noch mal raus auf den See. Oh, hören Sie nur, wie fein das Eis knirscht. Wie Zucker. Das müsste man im Sommer machen. Einen Weg mit Zucker bestreuen und am Rand müssten ganz rote Tulpen stehen. Die Sonne war im Untergehen. Um sie her, in einem fliederfarbenen Himmel, bauten sich große bunte Wolken auf. Wie rosafarbene Nacktheiten, an denen goldene Schleier hingen. Carola blieb stehen, ließ die Arme niederhängen und hob das rot beleuchtete Gesicht zu Werner auf. Wie so ein bisschen Licht einen aufregt. Ich bin müde. Geben Sie mir Ihren Arm, Pastor. Oh Gott, bin ich gelaufen. Sehen Sie da, am Waldrand? Mein Pichwitt hat die Kamera auf Stativ gestellt und fotografiert. Merkwürdiger Mensch. Aber er ist mir ein guter Diener. Als ein Diener wird er sich nicht vorkommen. Oh, oh, oh, oh, Sie fallen ja schon wieder. Stehen Sie still. Fühlen Sie, wie es an einem herniederfließt? Die Sonne, das Licht. Ich spüre ordentlich die Lichtwellen, rosa und goldene Wellen. Ja. Sie sind immer so gut gelaunt, Frau Baronin. Sie wollen wohl an mir eine Tugend loben. Es klingt fast, als bemitleideten Sie mich, Pastor. Nein, Sie darf man nicht bemitleiden. Nein? Mich darf man nicht bemitleiden? Und warum nicht? Warten Sie, ich werde ein paar Schritte zur Seite treten. Sehen Sie Ihren Schatten? Ja. An diesem Schatten sehe ich, dass Sie nicht heimlich an Schwerem tragen. Pastor, was reden Sie da? Leute, die heimlich schwer an etwas tragen, bemitleide ich. Aber Ihr Schatten, sehen Sie nur, wie schlank und leicht er ist. Fast leichtsinnig. Heimliche Lasten entstellen immer. Mein Schatten, ganz leicht. Nun ja, Sie sind eben stark. Sie können leicht viel tragen. Pichwitt kommt mit der Kutsche. Ich glaube, sein Schatten ist auch ein wenig verzeichnet. Pichwitt, kommen Sie mit dem Wagen. Danke, Pichwitt. Pastor, kommen Sie uns bald wieder besuchen. Verlassen Sie uns nicht. Höher! Herr Pastor! Lene! Komm, Lene, setz dich ans Klavier, wir wollen ein wenig Musik machen. Ja. Hast du geweint? Warum kommst du so spät? Der Baronin von Wehrland bin ich begegnet. Ach, so. Deshalb. Ja, wir gingen ein Stück zusammen. Und sie lässt einfach so ihren armen und kranken Mann allein? Das ist wohl nicht unsere Sache, Lene. Die Frau erfüllt gewissenhaft genug ihre nicht leichten Pflichten. Wer tut das nicht? Sag, was du singen willst, Werner. Lass mich ins Notenheft schauen. Das, ja, das. Gut. Du, Lene, die Baronin hat mir ein Wasser empfohlen für die Hände. Das macht die Hände weiß. Für wen? Für dich. So, für mich. Plötzlich sind dir wohl meine Hände nicht weiß genug. Ja, ich habe rote Hände. Natürlich, bei der Arbeit. Aber ich danke für das Wasser der Baronin von Wehrland. Bisher ist dir das nicht aufgefallen. Warum regst du dich auf? Es ist doch angenehmer, weiße Hände zu haben als rote. Mein Gottchen. Was hat sie denn? Treten Sie ein, meine Herrschaften. Wie freue ich mich, Sie bei uns zu haben. Oh ja. Kommen Sie rein. Und dieses schwarze Kleid. Frau Pastorin mit diesem roten Schleifchen. Dankeschön. Die Baronin von Hohn aus Däppchen. In eine blanke, graue Atlasrobe wie in einen Spiegel gekleidet. Dabei sehr erhitzt unter ihrer weißen Perücke. Unterhielt sich mit Baron von Wehrland, der im Gesellschaftsanzug noch schmaler und gebrechlicher aussah als sonst. Neben ihm am Kamin lehnte Berend von Rast, breitschultrig und groß. Der Kopf war seltsam grell, mit kurz geschorenem schwarzem Haar über der geraden, niedrigen Stirn, mit dem Bart, der am Kinn geteilt, wie zwei schwarz-blaue Flammen von beiden Seiten abstand. In dem bräunlichen Gesicht saßen zwei große, samtbraune Augen. Haben Sie schon gehört, Rast, dass man jetzt in Amerika Hühnerfarmen hat? Manche sind so groß wie die Schweine. Aber Baronin Huhn, jetzt übertreiben Sie. Mitnichten, Wehrland. Es laufen dort Tausende von Hühnern durch die Prärie. Und wenn Sie abends in die Ställe zurückkehren, werden Sie mit Musik empfangen. Mit einer Kapelle. Mit einem Orchester, Wehrland. Die Amerikaner sind großzügig. Nein, Rast, mit einem Grammophon. Jeder Farmer hat einen extra Neger, der die Schallplatten wechselt. Und man spielt vor allem Verdi. Musik soll das Eierlegen besonders leicht machen. Finster, diese Gesellschaft. Sehen Sie darüber nur hinweg, Pichwitt. Sie reden alle anders, als Sie denken. Eines Tages wird es möglich sein, Gedanken lesen zu können. Darauf freue ich mich schon. Pichwitt, ist das Ihr Ernst? Wie sollte das denn geschehen? Hören Sie, Pastor, die Fotografie ist eine philosophische Idee. Sie bildet nicht nur das Sichtbare, sondern auch das Unsichtbare ab. Den lieben Gott nicht, hoffe ich jedenfalls, Pichwitt. Das Essen ist angerichtet, meine Herrschaft. Komm, schütz dich nur auf meinen Arm, Werner. Ach, danke. Das Essen ich muss mich leider führen lassen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir noch die Weine anderer Leute würde. Gehen Sie voraus, Baronin Huhn. Macht nichts, Wehrland, macht nichts. Es ist noch lange nicht erwiesen, dass Beine für ein angenehmes Leben nötig sind. Die großen Damen in China, die haben die Füße so gut wie abgeschafft. Ich hörte, Sie haben Ihren geheimnisvollen Kasten mitgebracht. Magisch, Wehrland, magisch. Aber erst nach diesem feudalen Essen. Und was ist das für ein magischer Kasten? Den zeige ich Ihnen gern, Frau Pastorin. Sie dürfen mir helfen, ihn später aufzubauen, wenn Sie wollen. Aber erst nach dem Essen. Frau Baronin, zum Wohl. Zum Wohl. So. Übrigens, Frau Baronin, für diese leckeren Perlhühner von Ihnen? Aber sicher. Ein Huhn der Firma Huhn. Da ist der Name Programm. Ein traditionsreicher Name, wie ich sagen darf. Und schmeckt man nicht unsere alten Traditionen heraus? Ja, und unser Janso ist auch der konservativste aller Köche im Baltikum. Das schmeckt man. Verdi spielt die Baronin Huhn für ihre Perlen zu. Viel Schmand, das ist unsere Familienküche. Aha. So. Waren Sie auf der Jagd, Pastor Werner? Mein Mann jagt nicht mehr. Ja, leider. Man sieht das hier in der Gegend nicht gar. Einen Pastor als Jäger. Ein Pastor hat andere Pflichten. So ist es. Die Frau Pastor auch schöne Pflichten ihrer Würde? Nun, jeder hat seine Pflichten. Mag sein. Um so hübsch zu sein, ist wohl auch nicht. Warum lachte Lene so unnatürlich? Und dann bewegte sie die Hände zu viel beim Sprechen. Du mit deinem Schmand und er mit seinem so hübsch. Hast du ihn in seine Schranken verwiesen? Ja, gewiss. Du hast es nur nicht gehört. Übrigens musst du darauf achten, beim Sprechen nicht so viel zu gestikulieren. Das sieht nicht gut aus. Ich gestikuliere gar nicht. Und übrigens gestikulieren die anderen auch. Herr Pastor. Behrend von Rast hatte seine Laterna Magica aufgebaut. Carola schob die bunten Rähmchen hinein und auf der Tapete erschienen die Bilder. Voilà. Ein kombiniertes Segeldampfschiff, liebe Frau Baronin. Es ist die berühmte Dampfbark Harmonia, ein Hamburger Gelehrtenschiff. Ich fuhr im Jahre 1901 damit um Afrika herum, bis Madagaskar. Carola lachte heute, wie sie sonst nicht lachte. Ein paar bunte, künstliche Lichtgebilde. Konnte sie das denn wirklich unterhalten, was dieser Behrend von Rastier bot? Ein bunter Negertanz, aber sie sind nackt. Und die Damen verhüllen sich gleich mit ihren Taschentüchern die Gesichter. Bunt und gemalt. Tja, da kommt die Fotografie nicht mit, was? Ich sagte doch, bunt angemalte Erfindungen der Fantasie. Sie hätten lieber einen fotografischen Apparat mit auf die Reise nehmen sollen, anstatt diese Bilder beim Krämer zu kaufen. Dann würden wir nämlich jetzt die Wahrheit sehen. Ach, kommen Sie, Pichwit. Ihre Fotografie ist eine farblose, unpoetische Welt. Unscharf, gestellt und oft voller Flecken. Ich wage zu widersprechen, Frau Baronin. Hier, eine Glasplatte im selben Format wie die Glasbilder des Herrn Barons von Rast. Erlauben Sie? Bedienen Sie mich. Der See. Unser See. Ich gebe zu, ich habe es koloriert mit Eiweißlasurfarben. Pichwit. Zugefroren im rot-goldenen Abendlicht. Sehr schön, Baron. Darauf die Frau Baronin auf Schlittschuhen, die Hände im Muff vergraben. Sie lächelt auf anbetungswürdige Weise. Dahinter auf dem Eise liegend wie ein Käfer auf dem Rücken. Ja, also. Unser Herr Pastor. Och, absolut lebensrecht und vor allen Dingen wahr. Pichwit, was haben Sie sich da erlaubt? Werner, was hast du da draußen mit der Baronin angestellt? Ich bitte sehr um Verzeihung, Frau Baronin. Jedoch, Fotografie ist eine Kunst. Und es ergab sich so, dass... Nehmen Sie geschwind das Bild aus dem Kasten, Pichwit. Aus dem Kasten. Pastor Werner, ich kann nicht anders. Sie erinnern mich an einen Maikäfer. Trotz der Jahreszeit. Da fällt mir ein, da wir schon mal über Hühner sprachen. Vergeben Sie mir, Baronin. Keine Ursache, lieber Rast. Ich liebe die Hühner und esse sie für mein Leben gern. Also, in meiner Jugend hatten wir einen Gärtner. Der kam eines Tages mit einem Eimer voller Maikäfer an. Die Geschichte habe ich schon von meinem Großvater gehört. Die hatte er alle auf dem Friedhof aufgesammelt. Er warf die Käfer den Hühnern vor. Und glauben Sie mir bitte, die Eier schmeckten am darauffolgenden Tag nach... Maikäfer. Ich bin so rausgehört. Woher will das jemand wissen? Ich weiß es. Ich kenne den Geschmack. Carola, bitte jetzt nicht diese Geschichte. Aber genau diese Geschichte wollen wir doch hören, mein Alter. Gnädigste, bitte, bitte, erzählen Sie sie uns. Sie ist schnell erzählt. Wir waren Kinder und ein paar von den Jungs wetteten, dass sie einen Maikäfer essen würden. Für nur eine Krone. Aber keiner traute sich. Da habe ich ein Stück Brot genommen, es auseinandergeklappt und einen Maikäfer zwischen die Scheiben gelegt. Nein. Und mit einem Hubs habe ich alles hinuntergeschluckt. Und ist er in Ihnen herumgekommen? Eine kleine Weile. Aber dann war Ruhe. Wie, mit einem Hubs? Mit einem Hubs. Sehen Sie, diese zwei Kekse, ich lege eine Rosine dazwischen. Und mit einem Hubs wird alles verzehrt. Genau. Nur jetzt krabbelt's nicht mehr in Ihrem Bauch rum. Bitte, bitte, bitte. Jetzt reicht's aber. Ich bitte. Wir gehen langsam. Allein diese Vorstellung. Was? Es krabbelt was in meinen Eingeweiden herum. Oh, ich kann heute Nacht nicht schlafen. Bestimmt nicht. Das war eine Geschichte. Von seinem Turmzimmer aus beobachtete Pichwit das Abfahren der Besucher. Nur ein Schlitten blieb übrig. Baron Behrend von Rast war noch im Hause. Eine tiefe Trauer stieg wieder in ihm auf. Er suchte die Nähe und war der Baronin doch so fern. Wissen Sie, ich bin ein unternehmungslustiger Hund. Das wird so bleiben bis zu meinem Tod. Außerdem habe ich Pichwit, meinen Pagen. Aber reicht das aus? Soll ich dem Herrn von Rast den Pelz bringen? Sagte ich, dass ich gehen wollte? Nein, nein. Ich habe es nicht eilig mit der Abreise. Doch, es reicht, Baron. Pastor Werner hat noch letztens in der Kirche gepredigt, ein Mensch, der vom Wege der Klugheit abirrt, der wird bleiben in der Totengemeinde. Ein guter Ruf ist köstlicher als großer Reichtum. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Gute Nacht. Gute Nacht. Na dann. Jetzt den rechten Ärmel. Sie sind dicker geworden. Ja, von deinen Pfannkuchen. Tja. Die müssen Sie ja nicht essen. Kommen kaum noch in den Pelz herein. Du gehst? Ja, ich fahre nach Dumala, nach dem Baron sehen. Schon wieder? Ja, schon wieder. Ich hörte, Baron von Rast fährt jetzt öfter nach Dumala hinaus, um nach dem Baron zu sehen. Was du so hörst. Davon spricht hier jeder. So, und spricht man auch von den Pflichten des Pastors? Bitte in das Kaminzimmer. Ach, bravo, Werner, da sind Sie wieder. Sehr gut. Sie dürfen uns nicht vernachlässigen. Setzen Sie sich. Erzählen Sie. Ja, erzählen Sie von den Waldhäuslern und Bauern. Ist die alte Geda schon tot? Der Herr nahm sie endlich zu sich, ja. Hören Sie, Pastor? Sicher, Baron Rast. Bringen Sie noch ein Gedeck, Jakob. Steht schon bereit. Jakob, nimm mein Pelz. Ja. Häng ihn da neben den Kamin, ja. In diesen Zeiten, da muss man doch zusammenkriechen, Herr Pastor. An solchen Tagen müssen doch die Seelen in ihrer Hand weich werden wie Wachs, wenn sie von Licht sprechen. Naja, und Licht kommt doch haufenweise in der Religion vor. Ah, Tee, danke Jakob, danke. Später gerne. Kommen Sie, Baronin, wenn ich so ein erleuchtetes Haus sehe, da muss ich auf und ab gehen. Kommen Sie. Schauen Sie nicht so erstaunt. Er passt auf. Wer? Na, Pichwild. Der passt auf wie ein Schießhund. Das weiß ich. Ich will Ihnen mal was sagen, Werner. Wenn der Pichwild verliebt ist, das ist in der Ordnung. Das macht mir Spaß. Und Sie? Was ist mit mir? Sprechen wir nicht von Ihnen, Pastor. Das alles ist nichts, das muss eine Frau haben. Was? Der da, der ist mir ungemütlich. Der versteht sich auf blaues Blut, das macht mich nervös. Ich bin nicht ganz ruhig. Das ist dumm. Einer, der keine Beine mehr hat, sollte ruhig sein. Hören Sie, Werner, ich will Ihnen mal was sagen. Der Pichwild lauscht. Was sagen Sie da? Manchmal höre ich seinen gepressten Atem. Es ist nicht der Wind im Kamin. Es ist das Atmen eines Menschen, der heimlich mithört. Glauben Sie das wirklich? Wenn es Sie beunruhigt, muss denn der Baron von Rast unbedingt kommen? Soll ich ihm sagen, du Rast, komm nicht, ich bin eifersüchtig? Das wäre sowas für den. Nein, Pastor. Beine haben wir nicht. Aber lächerlich machen wir uns deshalb noch lange nicht. Es geschieht ja nichts. Konversation. Das Baron Mittelfeld. Herr Baron, Herr Pastor. Wo sind die beiden? Die Frau Baronin wollte dem Baron Rast den alten Flügel zeigen. Ich wollte ihn aufschließen. Und über was sprachen Sie? Ich glaube von madagassischen Negerweibern. Bekannt, alte Technik. Man spricht von anderen Weibern. Sie können wieder gehen, Pichwild. Herr Baron? Herr Pastor? Famoses altes Haus. Das Bett im Zimmer mit den grünen Damastvorhängen. Die zerfetzten Goldtapeten. Eine einzige gespenstische Üppigkeit. Ja, ja. Das war der Sündenflügel der alten Wehrlands. Dekorative Sünden. Das 18. Jahrhundert hatte wenig Temperament, daher wurde die Sinnlichkeit dekorativ. Na, Carola, Du bist ja richtig ins Schwitzen gekommen, Kind. Ich muss wieder nach Hause. Warten Sie, nehmen Sie mit. Jakob, bring die Herrschaften zur Tür. Ja. Bernd, wenn das so weiter nebelt, ziehe ich zurück in den alten Flügel. In den Sündenflügel. Eine seltsame Frau, Pastor. Nein, ein seltsames Haus, wollte ich sagen. Ja, manches Schwere ist diesem Haus auferlegt. Schwere? Ja, wegen Wehrland. Alle haben da was. Wehrland mit dem Bein, und die schöne Frau und das Gespenst von Page. Es herrscht dort eine seltsame Einsamkeit. Aber eine Einsamkeit, die fiebert, die vibriert. Das spüre ich. Ja, Bobby. Um diese Frau zu verstehen, dürfte keine andere Formel als Hochachtung genügen. Ganz Ihrer Ansicht, Pastor. Klar, so ist es. Da werden wir gleich. Ja, ich beneide Sie, Pastor. Um was? Weil Sie jetzt gleich an die Seite einer hübschen, warmen Frau kriechen werden. Bleiben Sie gesund. Hier! Was ist? Nichts. Dir ist doch nicht gut. Nicht gut? Ach, was weißt du schon? Musst du denn wirklich jetzt abends so oft nach Dumala? Baron von Wehrland geht es schlecht, das ist gewiss. Aber er hat doch Unterhaltung. Baron von Rast ist so oft bei ihm, wie man hört. Und es kann doch nicht deine Pflicht sein, dass du ständig... Schlaf weiter und rede mir doch nicht rein in das, was ich für nötig halte. Ja. Ja, ja, Baron von Rast. Baron von Rast, der ist sehr unterhaltend. Er braucht einer Frau nur einige Male zu sagen, ich bin sehr interessant. Dann glaubt sie das. Ich verstehe dich nicht. Es macht nichts. Schlaf weiter. Dumala. Ein Hörspiel in zwei Teilen. Erster Teil von Eduard von Kaiserling. Bearbeitung Peter Steinbach. Die Rollen und ihre Darsteller waren Pastor Rüdiger Vogler, seine Frau Lene Chris Pichler, Baron von Wehrland Matthias Buntschuh, seine Frau Carola Nathalie Spinell, Baron Behrend von Rast Rainer Schöne, Tia Christa Strobel, Pichwit Nick Romm, sowie Nicole Bogut, Josef Quadflieg, Götz Argus, Rainer Hohmann, Hanna Seifert, Susanne Barth, Frank Musekamp und als Erzähler Hans Krämer. Musik Henrik Albrecht. Technische Realisation Gertrud Melcher und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Anne Heringhaus. Regie Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011. Dramaturgie Georg Büren.